Welt am Draht. Thema heute: IPTV, Fernsehen aus dem Internet. Mit Michael Stein, willkommen. Was muten wir dem Internet mittlerweile alles zu? Wir wickeln unsere Post darüber ab. Wir laden Musik herunter, wir stellen unsere Fotoalben online ins Netz, buchen unseren Urlaub, wir lesen Nachrichten und vieles mehr. Und seit einiger Zeit transportiert dasselbe Netz nun auch noch Radio- und Fernsehsignale. Um diesen letzten Bereich, also den Transport von Fernsehprogrammen übers Internet, soll es in dieser Sendung gehen. Wie funktioniert das überhaupt? Welche Inhalte gibt es und wie verändert das unser Leben? Das Thema. IPTV. IP steht für Internet Protocol und ist im Prinzip eine Vereinbarung darüber, wie Daten über das Internet transportiert werden. Jeder Computer und jedes andere Gerät erhält dafür eine sogenannte IP-Adresse. Das ist eine Art nur einmal vergebene Zahl, so ähnlich wie eine Telefonnummer, unter der das Gerät von einem anderen Internetcomputer angesprochen werden kann. Angesprochen werden muss ein Gerät immer dann, wenn Daten von einem Computer zu einem anderen fließen sollen. Das können Texte, Fotos, Musik oder eben auch Fernsehsignale sein. Aber kann das gut gehen? Ist das Internet nicht allmählich völlig überfordert mit all den Daten, die da mittlerweile durch die Leitungen flitzen? Klaus Birkenbiel ist ein echter Internetpionier und ehemaliger Chef des deutschen und österreichischen Büros des World Wide Web Konsortiums. Ist das Netz nicht mittlerweile viel zu voll? Naja, ich denke, es ist eigentlich genau andersrum. Diese ganzen Multimedia-Daten werden ja zum Teil, denken Sie an die großen Reklamen, die T-Home und so weiter da machen, provoziert, um die Netze halbwegs auszulasten und um die breitbandigen DSL-Anschlüsse verkaufen zu können. Das heißt, dank Glasfasertechnologie und dank Geschwindigkeitswachstum bei der Hardware erfahren wir eigentlich seit den letzten 10 Jahren eine enorme Verbesserung in der Performance des Internets. Staus werden eher aufgelöst, als dass neue entstehen. Mit anderen Worten, das Netz ist in den letzten Jahren so stark gewachsen und um so vieles schneller geworden, dass es im Moment nicht so aussieht, als könnte es durch den Transport von TV-Programmen in die Knie gehen. Schauen wir uns als erstes einmal IPTV in seiner reinsten Form an. Die normalen Fernsehprogramme von ARD, ZDF und den privaten Anbietern, also im Prinzip die gleichen Programme, die man per Satellit auch empfangen kann, diese Programme, die werden nun eben über das Internet transportiert. Frank Domagalla von der Telekom. Das Signal geht in der Regel vom Satelliten hin zu unserer Satellitenempfangsstation. In Usingen steht die. Dort wird das Bild aufbereitet, wird über das Backbone-Netz dann auf eine Multimedia-Plattform gespeist. Von dort aus wird es dann dezentralisiert auf eine Serverfarm, die bundesweit verteilt ist, und von da aus wieder über das Backbone-Netz direkt zum Kunden. Das waren ziemlich viele Fachbegriffe auf einmal. Im Klartext, das Satellitensignal wird bearbeitet und anschließend einem System übergeben, das die Deutsche Telekom im Prinzip schlüsselfertig gekauft hat. Was die wenigsten wissen: Dieses System stammt von Microsoft. Peter Yves Ruland von Microsoft. Also Microsoft hat ein Produkt namens MediaRoom, und das ist die IPTV-Plattform, die es ermöglicht, ein Telefonunternehmen, ein Operator wie zum Beispiel die Deutsche Telekom, IPTV-Dienste seinen Kunden entsprechend zur Verfügung zu stellen. Durch Microsofts MediaRoom-Lösung wird es auch einem Telefonanbieter möglich, zu einem Verteiler von Fernsehsignalen über das Internet zu werden und mit Unternehmen wie Satellitenbetreibern oder Kabelgesellschaften zu konkurrieren. Da es absehbar ist, dass auch sämtliche Telefongespräche schon bald ausschließlich mit Hilfe der IP-Technik transportiert werden, passt das perfekt ins Konzept der Telefongesellschaften. Viele davon in aller Welt, darunter AT&T in den USA, Swisscom in der Schweiz und eben auch die Deutsche Telekom, haben dieses System von Microsoft daher bereits im Einsatz. Also im Endeffekt handelt es sich hier quasi um Softwarelösungen. Man muss sich vorstellen, wenn ich Fernsehen über DSL zum Kunden transportieren möchte, brauche ich im Hintergrund verschiedene Dienste, die mir einmal das Signal, was von dem Broadcast, also von der Fernsehanstalt kommt, oder wenn wir über Video on Demand reden, die dieses Signal entsprechend aufbereiten, im Netzwerk zur Verfügung stellen, die dafür sorgt, dass dieses Signal, wenn es gefordert ist, vom Rechteinhaber entsprechend geschützt wird, dass es im Endeffekt praktisch bis nach Hause transportiert wird, dort auch dargestellt werden kann. Und all das stellen wir mittels Software zur Verfügung. Einmal im Hintergrund auf verschiedenen Serversystemen, wo wir Signalaufbereitung machen, wo wir Rechteschutz machen, bis hin zu der Set-Top-Box vorne beim Endkunden, die auch wiederum ein Betriebssystem von Microsoft hat und eine sogenannte Media-Room-Client-Software hat. Im Klartext, Microsoft ist dabei, sich nach der Computerwelt nun also auch die Fernsehwelt zu erobern, jedenfalls im Bereich von IPTV. Wenn wir in Deutschland bleiben und uns das System T-Home Entertain von der Deutschen Telekom ein wenig näher ansehen, dann werden die TV-Programme von dem Moment an, wo das TV-Signal vom Satelliten kommt, über sämtliche Transportwege bis hin zum Wohnzimmer, in dem eine schwarze Kiste steht, in der ebenfalls Microsoft Software steckt, mithilfe von Softwarewerkzeugen von Microsoft transportiert. Wie T-Home Entertain, das Fernsehen mit der Pausentaste oder das Fernsehen der Zukunft, wie die Telekom es bewirbt, in der Praxis aussieht, das hat mich interessiert. Und so habe ich Ende letzten Jahres einen solchen IPTV-Anschluss bei der Telekom bestellt. Seit Anfang Januar ist er bei mir im Büro geschaltet und funktioniert bis auf den heutigen Tag nicht so, wie ich das von einem Vorzeigeprodukt der Deutschen Telekom eigentlich erwartet hätte. Aber mit diesem Problem scheine ich offensichtlich nicht alleine zu sein. Direkt nach Ende der Tagesschau und das seit 7 Wochen, also um 20.15 Uhr, ist bei mir kein Fernsehen per Entertain mehr möglich. Das Bild friert ein, kein Ton, Artefakte und zwar auf allen Kanälen. Hotline habe ich versucht, aber kein Durchkommen, wird mir auch zu teuer. Ich bin sehr enttäuscht und frustriert, bezahle schließlich über 600 Euro im Jahr und bekomme dafür eine mäßige Leistung. Abgesehen davon, versucht man bei der kostenpflichtigen Hotline durchzukommen, fliegt man häufig wieder raus, kostet Geld und nervt. Massige Bild- und Tonstörungen, besonders abends. Die Tatortaufnahme vom Sonntag, den 15.02.2009 um 20.15 Uhr kann man an sich überhaupt nicht mehr schauen. Schon bei der Anfangsmusik ca. 20 Mal Ton- und Bildstörungen. Das sind nur ein paar wenige Auszüge von Kommentaren, die genervte und enttäuschte Nutzer der IPTV-Plattform T-Home Entertain ins Serviceforum der Telekom im Internet gestellt haben. Und auch ich kann diese Probleme eigentlich nur bestätigen. Bei unserem T-Home Entertain-Anschluss sieht es ganz genauso aus. Das Bild bleibt plötzlich stehen, es kommt zu Tonstörungen, Bild und Ton laufen asynchron und die Setup-Box, in der Microsofts Betriebssystem Windows CE werkelt, reagiert häufig so träge, dass man den Spaß am Fernsehen der Zukunft einfach verliert. Frank Domagalla von der Deutschen Telekom. Es kann sein, dass Sie natürlich individuell dort ein Problem haben. Dafür stehen wir dann auch bereit, Ihnen dort zu helfen. Grundsätzlich gibt es aber kein bundesweites oder ein grundsätzliches Problem. Das kann man nur schwer glauben, wenn man sich all die Rückmeldungen der frustrierten T-Home Entertain-Nutzer so durchliest. Und was das Helfen angeht, da ist man bei der Telekom offenbar zurzeit, sagen wir, etwas überlastet. Viele, viele, viele Male habe ich versucht, die Telekom-Hotline zu erreichen. Nicht ein einziges Mal konnte ich mit einem Menschen sprechen. Frank Domagalla. Das finde ich sehr schade, denn uns hat sehr gefreut, dass gerade unsere Hotline von Stiftung Warentest getestet wurde und dort als die beste Hotline der deutschen Telekommunikationsbranche ausgezeichnet wurde. Mittlerweile haben sich mehrere Servicetechniker nun mit unserem Anschluss beschäftigt. Der letzte, ein sehr engagierter und freundlicher, langjähriger Servicetechniker, musste die Arbeiten schließlich abbrechen, weil er nicht weiterkam. Das Problem liege an höherer Stelle, er könne nichts tun, sagte er uns. Im Klartext, es scheint ein generelles Problem mit den T-Home Entertain-Anschlüssen zu geben. Nicht mit allen, aber mit sehr vielen. Grundsätzlich gibt es aber kein bundesweites oder ein grundsätzliches Problem. Bis heute jedenfalls, also gut 2 Monate nach der Installation, läuft T-Home Entertain, der IPTV-Anschluss der Deutschen Telekom, bei uns immer noch nicht so, wie er sollte. Aber es sind nicht nur die professionellen TV-Sender, deren Inhalte über das Internet transportiert werden. Mit vergleichsweise wenig technischem Aufwand kann im Prinzip jeder zu einem Sender im Netz werden. Es reicht eine Videokamera, ein Computer und ein schneller Internetanschluss und schon kann's losgehen. Dirk Asendorpf stellt uns einige der interessantesten TV-Angebote im Web vor. Back in ETV. Hallo und herzlich willkommen zu Balcony TV, live von der Reeperbahn, direkt über dem Cocoon. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Balcony TV, ein Fernsehsender, den es nur im Internet zu sehen gibt. Die Idee stammt aus Dublin und ist denkbar einfach. Ein kleiner Balkon direkt über der Hamburger Reeperbahn wird zur Bühne für durchreisende Künstler. Jeden Tag tritt eine andere Rock- oder Popband, ein Liedermacher, ein Comedian oder eine Bauchtanzgruppe auf und wird rund 5 Minuten lang gefilmt. Über 1500 Videos lagern bereits im Online-Archiv und können jederzeit abgerufen werden. Außerdem bietet die übersichtliche Website Hintergrundinformationen und Links zu den Künstlern und einen Blog. Es gibt keine andere Branche, die derzeit so groß floriert als die Web-TV- und IPTV-Branche. Alexander Schulz-Hein ist der Vorstandsvorsitzende des Deutschen IPTV-Verbandes mit Sitz in Babelsberg bei Berlin. IPTV ist die gängige Abkürzung für alle bewegten Bilder, die in Form von Datenpaketen nach dem Internetprotokoll IP ins Haus kommen. Eine Chance für Internet-Videoanbieter, die keine Lizenz für eine Ausstrahlung per Antenne oder Kabel bekommen oder sich die teure Technik dafür nicht leisten können. Wir wachsen jährlich um 100%. Wenn man die Anzahl der Sender sich anschaut, haben wir derzeit ca. 1000 Sender. Vor einem Jahr war es erst 500 deutschsprachige Sender. Wir verdoppeln. Die Nachrichten des Tages. Heute mit Steffen Seibert. Nicht nur kleine und kleinste Anbieter zeigen ihre Programme im Internet. Auch ZDF und ARD und alle großen Privatsender haben inzwischen ein Online-Angebot. Manche Fernsehprogramme können dort live verfolgt werden, andere lagern in Mediatheken und lassen sich, wie Aufzeichnungen auf einem Videorekorder, per Mausklick beliebig oft abrufen. Noch reicht die technische Qualität der Datenübertragung per Telefonleitung oft nur für kleinformatige Bilder. Doch mit dem Ausbau des Breitbandnetzes wird sich das bald ändern. Schon heute haben 26 Millionen deutsche Haushalte einen ausreichend schnellen DSL-Anschluss. Und in Zukunft wird IPTV weit mehr sein als nur ein neuer Übertragungsweg für die Daten. Davon ist Alexander Schulz-Hein überzeugt. Der Trend geht dahin, dass man Social Media Angebote findet. Soll heißen, man kann mit anderen Fernsehen schauen, ohne dass man im gleichen Zimmer sitzt, sondern über Grenzen hinweg. Das geht zum Beispiel bei Smeet. Das Angebot ist kostenfrei. Ich logge mich mit meinem Gratis-Passwort ein und finde jetzt meine Buddies, meine Freunde in virtuellen Welten. Das kennen wir bereits bei Second Life. Der Witz bei Smeet ist, dass die Komponente des Fernsehens, des gemeinsamen Fernsehens, eine wesentliche Rolle spielt. Gemeinsam kann man jetzt YouTube-Clips anschauen. Man kann sich gleichzeitig auch per Telefon übrigens unterhalten. Das heißt, man kann mit dem Internet tatsächlich Angebote benutzen, die man nicht nur aus dem klassischen Fernsehen kennt, mit zusätzlichen Funktionen, wie man kann natürlich sich immer sein Avatar anders ankleiden. Man kann mit Freunden ausgehen, Fernsehen schauen, ins Kino gehen. Es ist letztendlich ein virtuelles Public Viewing. Schon heute verbringen die unter 25-Jährigen deutlich weniger Zeit vor dem Fernseher als vor dem Computer. Dort gucken sie vor allem Videoclips. Sie tun das in der Regel allein, wollen ihr Erlebnis aber trotzdem gerne mit Freunden teilen. MC Bastard, das böse Kind. Ich tauche auf und verschwinde unbeständig wie der Wind. Mehrere Milliarden Abrufe der rund 5-minütigen Filmchen werden jeden Monat gezählt. Nicht deutsche Portale wie MyVideo oder Clipfish, sondern der amerikanische Google-Ableger YouTube liefert auch hierzulande mit großem Abstand die meisten davon. Aus Italien kommt jetzt eine Technik, die das Web-TV vom Computer auch auf den großen Fernsehbildschirm im Wohnzimmer transportiert. TV Blob heißt die Mailänder Firma, die das dafür nötige Hard- und Softwarepaket für rund 300 Euro anbietet. Pancrazio Auteri hat es erfunden. I have a lot of media files in my PC. But I want to watch them on the big TV screen. This can be done, of course, with the Blobbox. Let's see how. Jede Menge Multimedia-Dateien hat Auteri auf seinem PC gesammelt, erzählt er in der natürlich als Videoclip produzierten Bedienungsanleitung. Persönliche Fotos, Musik und Videos, außerdem alles, was er beim Surfen im Internet interessant fand und was ihm von anderen empfohlen wurde. Dazu das Verzeichnis seiner Freunde in den sozialen Netzwerken wie zum Beispiel Facebook oder MSN. Wird der PC nun über das drahtlose Hausnetz mit der sogenannten Blobbox auf dem Fernseher verbunden, erscheinen all diese Daten auch auf dem großen Bildschirm im Wohnzimmer. The interface is not overloaded with information. Die Anzeige ist nie überladen. Man benutzt eine simple Fernbedienung mit vier farbigen Knöpfen. Keine Maus, denn die verlangt zu viel Konzentration und das ist frustrierend. Pfeiltasten sind zwar technisch simpel, können aber entspannt bedient werden. So we think that PC is perfect for high density information and a lot of interactions per minute. Der PC ist ein perfektes Gerät für eine hohe Informationsdichte und viele Interaktionen pro Minute. Deshalb ist die Maus dort so verbreitet. Für den Fernseher brauchen wir eine möglichst einfache Bedienung, denn die Leute wollen sich doch entspannt zurücklehnen. Das ist einfach eine Frage des angemessenen Werkzeugs für die jeweilige Erfahrung. Noch einfacher soll die Bedienung mit einem kleinen Kästchen werden, das Siegfried Kunzmann vom Heidelberger European Media Lab entwickelt hat. Das ist die sprachgesteuerte Fernbedienung der Zukunft. Sprache ist ein recht natürlicher Zugang zu diesen Medien. Und vor allem, wenn es viele Lieder sind, viele Sendungen und Videos, wird es schwierig reinzugehen und damit ist Sprache ein natürlicher Zugang. Noch hat die automatische Spracherkennung allerdings Probleme mit Dialekten und der deutschen Aussprache englischer Titel. Und auch bei der Übertragung der Daten an die Geräte in der Wohnzimmerwand läuft nicht alles rund. Warte mal, der ist richtig, Markus. Das Gerät sollte jetzt da eigentlich zum Spielen anfangen. Wenn er es dann nicht tut, so wie es jetzt gerade eben, dann muss man einfach das System nochmal hochfahren. Diese Welt, dass die Geräte jetzt das so unterstützen, ist leider noch nicht ganz stabil. Wir haben hier auf Standards wie UPnP als Universal Plug and Play aufgesetzt, aber der Standard ist seit Jahren da und die Geräte fangen gerade an, den zu unterstützen. Und das merkt man ganz einfach, dass die ganze Sache noch nicht ganz so unterstützt wird. Die Technik ist mitten in der Entwicklungsphase. Das Gleiche gilt für die Geschäftsmodelle. Noch werden die meisten Web-TV-Angebote von unbezahlten Enthusiasten produziert oder aus eigentlich urheberrechtlich geschütztem Material einfach herauskopiert. Auf Dauer, davon geht der IPTV-Verband aus, muss sich das ändern. Es gibt drei große Varianten der Finanzierung. Das eine ist Werbung, klassische Werbung vorher und nach einem Beitrag. Zum anderen muss man auch feststellen, dass wir Bezahl-Content haben, zum Beispiel die Deutsche Philharmoniker. Ein sehr schönes Beispiel für ein Web-TV-Angebot. Hier muss ich für jeden Konzertbesuch im virtuellen Raum bezahlen. Aber wir stellen auch mehr und mehr fest, dass Business-TV-Anbieter auf den Markt kommen, also zum Beispiel Mercedes-Benz-TV oder Audi-TV, die ganze Sendungen um ihr Produkt herumbauen und so eine digitale Welt aufbauen. Tatsächlich tauchen in den Trefferlisten von YouTube und Co. immer häufiger hochprofessionell erzeugte Reklamefilme auf. Die große Zeit des charmanten Wildwuchses scheint auch im Web-TV seinem Ende entgegenzugehen. Kommt zu uns nach Balkonien, tretet ihr auf, zeigt uns, was ihr könnt oder genießt einfach nur die Aussicht. Wir freuen uns auf euch. Balkonie TV. Das Internet ist längst zu einer festen Größe in unserer Gesellschaft geworden. Viele Menschen haben Radio und Fernsehen ganz den Rücken gekehrt und informieren sich ausschließlich über das Internet. Sie knüpfen und pflegen ihre Freundschaften dort, man könnte fast sagen, sie leben im Netz. Die Veranstalter der Computermesse CeBIT in Hannover erfanden für diese Entwicklung in diesem Jahr einen neuen Begriff, als wenn wir nicht schon genug Worthülsen im Zusammenhang mit dem Internet hätten. Websiety heißt dieses Kunstwort, zusammengesetzt aus Web, also Netz, und Society, also Gesellschaft. Ein Bericht von Dirk Asendorpf. Nun, wie ich schon sagte, nach Always On, Always In. Mit Freunden und Bekannten wird man den ganzen Tag vernetzt bleiben. Das Leben wird ein einziges Gruppendauer-Videotelefonat, verbunden mit einem Chat in allen Farben und Formen, sowie einem permanenten Twitter-Gewitter. Sascha Lobo, prominenter deutscher Blogger, Werbeagent, Buchautor und Fernsehstudiogast. Fast prototypisch steht der 33-jährige Berliner mit dem knallroten Hahnenkamm für die Websiety, das Zusammenwachsen von Gesellschaft und Internet. Was Lobo tut, was er denkt, wie er aussieht, wen er kennt, all das präsentiert er nicht nur im Netz, ein Gutteil seines Lebens findet auch gleich dort statt. Im Internet hält er Kontakt zu Freunden und Geschäftspartnern, bewirbt seine Produkte und veröffentlicht seine Weltsicht. Für die weltgrößte Computermesse CeBIT hat er in diesem Jahr einen Ausstellungsbereich unter dem Namen Websiety organisiert. Messechef Ernst Raue. Das Internet revolutioniert nicht nur die Geschäftsprozesse, das soziale Miteinander, das Informationsverhalten, die Medien und deren Nutzung. Und das alles passiert in einer ganz dramatischen Geschwindigkeit. Es ist nicht so, dass man sich irgendwie ausklinken könnte. Wenn ich nicht dabei bin, bin ich eigentlich schon draußen. Always on, always in. Drei Viertel aller unter 25-Jährigen sehen im Internet vor allem eine Plattform für soziale Kontakte. 50% stellen selber mindestens einmal pro Woche Inhalte ins Netz, die für andere bestimmt sind. Auch die Älteren ziehen nach. Selbst von den über 62-Jährigen publiziert jeder Fünfte regelmäßig im Netz. Mehr als jeder Dritte interessiert sich dafür. Das hat eine große Online-Erhebung der Unternehmensberatung Deloitte ergeben. Klaus Böhm hat sie durchgeführt. Es gibt einen Megatrend, der hingeht über alle Altersgruppen hinweg dahin, dass es nicht nur das passive Lean-Back-Verhalten vor dem Fernseher oder vor der Zeitschrift gibt, sondern dass es immer zunehmend im Online-Bereich die Tendenz gibt, sich da eben auch autark die Inhalte zusammenzusuchen, zusammenzustellen. Also tatsächlich so etwas wie ein Redakteur seiner eigenen Nachrichten zu sein oder seiner eigenen Information zu sein. Und auf der anderen Seite das Bedürfnis zu publizieren. Das heißt nicht, dass jeder seinen eigenen Blog haben muss und dass jeder gleich auf Twitter aktiv sein muss. Auch, aber nicht nur. Es kann auch durchaus sein, dass der einzelne Opa oder Oma im Internet eben die Familienbilder, die Familienvideos dort auf eine Webseite einpflegt und eben dort einem größeren Kreis zur Verfügung stellt, der Familie, den Bekannten. All das kostet viel Zeit. Durchschnittlich eine Stunde surft jeder Deutsche täglich im Internet. Dazu kommen 3,5 Stunden Fernsehen und 3 Stunden Radio. Das hat die ARD-ZDF-Online-Studie für das Jahr 2008 ergeben. Zusammengerechnet passt die Nutzung der elektronischen Medien neben Arbeit und Schlaf überhaupt nicht in einen 24-Stunden-Tag. Das liegt in erster Linie daran, dass es sehr viel Parallelnutzung gibt. Also wenn ich mich als mittelalterliche Generation einschätze, dann ist es so, dass ich dann vielleicht 2, maximal 3 Medien parallel nutzen kann in Extremsituationen, dass ich also den Fernseher anhabe, mit meiner Frau telefoniere und gleichzeitig auch noch die E-Mails checke. Das kann ja durchaus mal passieren. Das ist aber für mich nicht der Normalzustand. Für die junge Generation ist das, würde ich mir sogar eher sagen, die Ruhephase. Untersuchungen gibt es dahin, dass die junge Generation, also die bis 17-Jährigen beispielsweise, es durchaus gewohnt sind, mit bis zu 5 Medien gleichzeitig entsprechend sich zu beschäftigen. Die werbetreibende Industrie hat längst gemerkt, dass eine hohe Einschaltquote kein verlässliches Indiz mehr dafür ist, dass Reklame auch wahrgenommen wird. Erfolg hat ein Werbespot nur noch dann, wenn er so originell und witzig ist, dass er von Usern weiterempfohlen wird. Das gleiche gilt für das journalistische Angebot im Netz. Der Italiener Pancrazio Auteri hat in 120 Testhaushalten beobachtet, wie die Websiety-Generation entscheidet, was sie im Netz liest, anguckt und anhört. Most of the users found content on recommendations from their friends or by just browsing the limited amount of content that other users found interesting. Die meisten User haben sich an den Empfehlungen ihrer Freunde orientiert. Oder sie haben nur in den Angeboten gesurft, die andere User interessant fanden. Die Dynamik eines sozialen Netzwerks ist so etwas wie ein Empfehlungssystem, das dich kennt, deine Vorlieben und deinen Geschmack. Interessant ist, dass das soziale Netzwerk beim Abernten des Internets zu besseren Ergebnissen führt als ein automatisches System. Man geht auf YouTube und öffnet die Favoritenliste seiner Freunde. Dort findet man etwas Interessantes und fügt es in die eigene Favoritenliste ein. Und diese Liste öffnet wieder jemand anderes. Das ist eine Art kollaborative Destillation des gewaltigen Angebots im Netz. Redaktionen und Werbeagenturen haben die Entscheidungshoheit darüber verloren, was zu den Medienkonsumenten durchdringt. An ihre Stelle treten soziale Netzwerke. Und das nicht nur bei Jugendlichen. Davon ist Klaus Böhm überzeugt. Dass die Generation heute, die sich vor allem primär die Information und die Unterhaltung im Web zusammensucht, dass die, wenn sie dann eben im Arbeitsleben steht und Kinder hat und vielleicht dann weniger Zeit tatsächlich für diese Unterhaltungsmedien zur Verfügung hat, dass die dann wieder zur Zeitung zurückkehrt oder beispielsweise dann primär wieder Fernsehen anschaut, das ist sicherlich ein Trugschluss und darauf sollte sich weder ein Verleger noch ein TV-Schaffender verlassen. Es muss tatsächlich dort sich die klassischen Medien auch wiederfinden, wo sich die heutigen Nutzer wiederfinden. Das heißt eben ganz klar der Trend hin zu Online und eben zunehmend auch zu Mobilen. Wir arbeiten im Netz, kommunizieren und veröffentlichen im Netz und lassen uns von den Angeboten im Netz unterhalten. Michael Westphal kennt und genießt dieses Lebensgefühl. Er hat Streaming Europe gegründet, eine der größten Firmen für die Herstellung und Verbreitung von Web-TV. Am Wochenende liege ich manchmal auf der Couch, habe mein Notebook auf dem Schoß und surfe so ein bisschen rum. Und da ärgere ich mich, wenn bei Spiegel Online 6-7 Stunden lang nichts online gestellt wird. Und da denke ich mir immer, hey, die Welt dreht sich weiter und warum haben die keine Story für mich? Da bin ich schon ein bisschen natürlich ein kleiner Junkie geworden. Edge, man kann gar nicht kommunizieren. Das schafft nicht mal eine Person, die so dröge ist wie Sie, wie ein unbeleuchtetes Vakuum. Aber kann ein Mensch das auf Dauer ertragen? Haben wir nicht irgendwann den Rand gestrichen voll? Folgt auf dem Boom der Web-Society eine Rückkehr zu Kontemplation und Ruhe? Klaus Böhm glaubt nicht daran. Es gibt natürlich auch irgendwann mal einen gewissen Overkill, aber dass sich dieser Trend gänzlich umkehrt und dass wir sozusagen wieder in die Kommunikationssteinzeit zurück wollen oder gehen, das glaube ich ganz bestimmt nicht. Im Gegenteil, wenn wir uns an den asiatischen Märkten als Vision sozusagen orientieren möchten, was da tatsächlich im mobilen Bereich beispielsweise oder auch in dieser Auflösung zwischen privatem und geschäftlichem Leben passiert ist, dann kommt da noch viel mehr auf uns zu. Welt am Draht. Auch diese Sendung gibt es natürlich im Internet. Wenn Sie also weiterführende Informationen zum Thema suchen, das Manuskript noch einmal lesen oder die Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie das tun. www.swr2.de/wissen, das ist die Internetadresse, unter der Sie auch die Welt am Draht Homepage finden. Noch einmal www.swr2.de/wissen. Übrigens, alle Sendungen der SWR2-Reihe Wissen und natürlich auch diese Sendung gibt es als Podcast zum Übertragen auf einen MP3-Player. Näheres dazu finden Sie ebenfalls bei SWR2 im Internet. Das war's für heute. Ich heiße Michael Stein. Auf Wiederhören.